So, herzlich willkommen zum Intensivabend, alle zusammen. Halleluja. Herzlich willkommen auch alle, die über Livestream zugeschaltet sind. Eine Runde Mitleid, dass ihr nicht hier seid, aber es wird stark werden, auch am Livestream. Amen. Halleluja. Der Intensivabend. Ihr wisst ja, Worte haben Macht. Amen. Also allein schon, dass der Abend Intensivabend heißt, zeigt dir, wo es lang geht heute Abend. Amen. Intensiv Gott erleben, intensiv die Herrlichkeit Gottes erleben, die Kraft Gottes. Amen. Gott ist mehr als bereit, seine Kraft zu entladen. Amen. Und wenn wir im Glauben und hungrig zu ihm kommen, wenn wir glaubend und hungrig uns ausstrecken nach ihm, dann ist es wie zwei Magnetfelder, weißt du, Plus und Minus, die gar nicht anders können, als einfach zusammenzukommen. Amen. Halleluja. Deshalb lasst uns alle zusammen aufstehen und wir starten diesen Abend mit Lobpreis und wir erwarten und wir werden Gottes Kraft erleben. Amen. Halleluja. Die Bibel sagt, das Evangelium ist die Kraft Gottes. Es ist die Kraft Gottes und du wirst heute das Wort hören. Du wirst heute Gottes Kraft empfangen. Amen. Wir strecken uns aus und empfangen seine Kraft und du brauchst seine Kraft. Halleluja. Du brauchst seine Kraft überall. Ob du zum Aldi gehen musst, ob du Lobpreisen willst. Die Jünger haben Jesus gefragt, Herr, lehre uns, wie man beten soll. Du brauchst es einfach. Das ist die Kraft, die uns Leben gibt. Das ist die Kraft, die uns vorwärts bringt, jeden Tag. Und das ist die Kraft, die uns im Übernatürlichen wandeln lässt. Im Übernatürlichen. Amen. Halleluja. Also, da sind die zwei Magnetfelder. Gott und da sind wir, strecken uns aus, hungrig nach ihm. Halleluja. Und es knallt intensiv. Amen. Halleluja. Wir starten mit Lobpreis. Halleluja, geh voll rein in diesen Lobpreis. Leg alles ab, was dich heute getatscht hat. Und geh voll rein. Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Für immer hast du das Böse Halleluja, du bist der Höchste, du bist hoch erhoben. Du hast den Tod besiegt, mich frei gemacht, jede Kette ist zerbrochen. Yeah. Seine Herrlichkeit ist hier, es ist Christus in mir. Deine Herrlichkeit durchdringt mich, ich bin der Wohnort Gottes. Deine Herrlichkeit ist hier, es ist Christus in mir. Deine Herrlichkeit durchdringt mich, ich bin der Wohnort Gottes. In Christus in mir, deine Herrlichkeit durchdringt mich, ich bin der Wohnort Gottes, deine Herrlichkeit ist hier, es ist Christus in mir, deine Herrlichkeit durchdringt mich, ich bin der Wohnort Gottes, in mir und aus mir fließen die Ströme Gottes, deine durch deinen Geist lebe ich. Nicht durch menschliche Kraft, nur durch deine Macht, durch deinen Geist lebe ich. Streck dich aus, streck dich aus. Halleluja, der Himmel ist da. Halleluja, der Heilige Geist ist hier. Oh, wir beten dich an. Vater auf dem Thron. Oh, wir beten dich an. Oh, wir beten dich an. Den Vater auf dem Thron, geliebter Vater. Spieß um und sagst, nein, nein, ich lasse mich nicht in Defensive bringen. Ich lasse mich nicht auf der Stelle treten lassen vom Feind, sondern ich nehme neues Land ein. Das neues Land. Er möchte, dass du deine Zeltflöcke weit steckst. Weit, weit. Er sagt, du wirst sie nach rechts und links ausbreiten. Nach rechts und links ausbreiten, ausbreiten, ausbreiten, ausbreiten. Unser Gott ist ein Gott, der sich ausbreitet. Wir verlängern die Seile, wir stecken die Flöcke fest. Dann breiten wir uns nach rechts und links aus. Nimm dein Land der Heilung ein. Heilung. Nimm dein Land der Heilung ein für dich, für die Menschen um dich rum, die dir am Herzen liegen. Der Freiheit, der Befreiung. Nimm das Land der Befreiung ein. Der vollkommenen Freiheit deiner Seele und der um dich rum. Das ist kein Spiel, das sind nicht nur irgendwelche Worte, sondern macht euch bereit, weil ich bin dabei, meinen perfekten Sturm blasen zu lassen. Herr, wir machen uns bereit, wir machen uns bereit. Wir machen uns bereit, einen perfekten Sturm. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Gnade. Wir danken dir, dass du der Gott aller Gnade bist. Danke für deine Gnade. Danke für deine Gnade. Halleluja. Herr, wir nehmen Gnade für uns. Wir brauchen deine Gnade. Absolut. Oh, wir danken dir für deine Gnade. Leben. Wir danken dir für deine Gnade auf unseren Ländern und dass du die Schuld vergibst. Oh, dass du die Schuld vergibst, Herr. Dass du die Schuld vergibst, Herr. Herr, dass du die Schuld vergibst. Dass du die Schuld vergibst, Herr. Danke. Oh, Jesus. Danke, Herr. Wir preisen dich, Herr. Danke, Herr. Dass deine Gegenwart alles flutet. Alles flutet, Herr. Diese Flut des Heiligen Geistes frei. Herr, flute alles. Flute jeden und flute jeden Menschen, Herr. Flute unsere Länder mit deiner Herrlichkeit. Oh, danke. Danke. Danke. Danke. Dein Blut, das alles bedeckt, das alles reinigt. Oh, danke, Herr. Danke für dein Blut. Danke. Danke. Danke. Wir lieben dich, Herr. Ohne dich können wir nichts tun. Und mit dir ist uns alles möglich. Alles. Alles. Mit dir können wir alles glauben. Da sehen wir die Menschen unserer Länder schon alle in deinem Reich. Da sind wir unbegrenzt. Halleluja. Weißt du, dass der Heilige Geist Jesus unbegrenzt ist? Der Heilige Geist ist Jesus unbegrenzt. Halleluja. Du hast den Heiligen Geist empfangen. Herr, wir danken dir für den Heiligen Geist. Oh, danke für den Heiligen Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Dass du da bist, dass du in uns bist. Dass wir deine Tempel sein dürfen. Oh, danke. Du bist Gott. Wir beten dich an. Danke, dass du uns führst und leitest, heilst, stärkst, kräftigst. Danke für dein Wehen. Danke wie nie zuvor. Sagen, Herr, hier sind wir. Wehe. Wehe wie nie zuvor. Wehe wie nie zuvor. Nur noch Herrlichkeit sagt. Dass alles nur noch Herrlichkeit sagt. Wie in Jesaja 6 hat alles im Tempel nur noch gesagt, Herrlichkeit, Herrlichkeit, Herrlichkeit. Oh, wir sagen heute Abend Herrlichkeit, Herrlichkeit, Herrlichkeit. Füllt den Tempel, füllt den Tempel, oh, füllt den Tempel. Und macht das Unmögliche möglich. Und sprengt die Grenzen und sprengt die Ketten für immer, für immer, für immer. Heute ist eine Befreiung da, die für immer gelten, die für immer gelten. Nicht nur 5 Minuten, sondern greif heute deine vollkommene Freiheit. Halleluja. Danke, Jesus. Lieben deine Gegenwart. Danke, Jesus. Ha. Danke, dass der Weg zu dir offen ist und dass wir ungehinderte Gemeinschaft haben können mit dir. Und ich sehe, dass ganz viel los im Himmel. Da ist ganz viel los im Himmel. Wow. Es geht ab im Himmel. Guck mal, schau mal, schau mal, schau mal. Du musst einfach nur deine inneren Augen aufmachen. Dann kannst du sehen, was im Himmel los ist. Regnet. Goldenen Regen. Goldenen Regen. Goldenen Regen. Und Gott sagt zu einer Person, mach dir keine Sorgen um deine Finanzen, denn das goldene Regen, das goldene Regen. Und lobe und preise mich als deinen Versorger. Lobe und preise mich als dein Versorger. Halleluja. Danke, Jesus. Was hast du noch empfangen, was der Himmel gerade macht hier unter uns? Komm nach vorne und teile das uns einfach mit, was du gesehen hast, gehört hast, empfunden hast, geschmeckt hast, gerochen hast. Während des Lobpreises habe ich diesen Regen erlebt. Während des Lobpreises, wie unser Lobpreis hochstieg, hat sich der Himmel geöffnet und es hat über uns alle himmlische Substanz geregnet. Und über euch beiden, die sitzen da, die habe ich, ich weiß bloß noch, dass ihr von Aalen seid, von Essingen. Ich habe euch am Eingang getroffen, ihr seid zum ersten Mal heute Abend da. Und ich habe erlebt, wie über euch sozusagen auf Neudeutsch ein Hotspot des himmlischen Regens runterging. Also bei euch kam der Regen viel, viel dichter noch runter als über uns allen. Und es hat sich dann verwandelt in Rosenblättern, in himmlische Rosenblätter, die über euch runter sind und euch vollkommen eingedeckt haben, umwandelt haben. Und daraus ist ein Kokon entstanden, so eine Puppe, wenn die Raupe sich in Schmetterling verwandelt. Ihr seid mit so Seidenfäden eingesponnen worden, zusammen als Kokon, so oben gezwirbelt. Und mit dem ist ein himmlischer Tanz vollführt worden. Also euch steht eine Verpuppung bevor und eine Verwandlung. Da kommt, also wenn eine Raupe sich verwandelt, kommt auf jeden Fall was Schöner, noch Schöneres raus. Was Ansehnliches, aber himmlisch geleitet, einen himmlischen Tanz. Also vertraut drauf. Und ja, ich habe einfach eine Riesenfreude damit erlebt. Das war's. Amen. Danke, Halleluja. Jesus. Halleluja. Ich habe im Geist die ganze Zeit eine Person gesehen und du streckst dich wirklich mit dem, was ich einen heiligen Hunger nenne, nach Gott aus. Die Herrlichkeit Gottes ist außer Raum und Zeit, deswegen kann ich nicht wirklich sagen, ist die Person hier oder schaut über Livestream zu, aber da ist jemand da und du streckst dich wirklich mit einem heiligen Hunger, mit einem reinen Hunger aus nach Gott und zwar in Bezug auf eine bestimmte Situation und es ist eine Situation des Todes. Das heißt, entweder ist es eine Situation, wo bereits etwas oder jemand gestorben ist oder wo es im Begriff ist zu sterben, aber etwas in dir sagt und etwas in dir will das nicht akzeptieren und etwas in dir sagt, das kann nicht sein, das ist nicht der Plan Gottes, dem widerstehe ich. Der Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, er ist wirksam. Der Geist, der die Toten heute noch auferweckt, ist in mir. Du hast dich ausgestreckt einfach nach diesem Wunder der Auferstehung. Du hast dich ausgestreckt nach diesem Durchbruch Gottes. Gottes mitten in einer Situation des Todes. Wenn dich das betrifft, wenn du live hier da bist, dann kannst du dich jetzt gerade melden. Wenn du über Livestream zuschaust, dann melde dich im Geist und dann schreib uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de, weil da ist jemand, der sich einfach wirklich in einer spezifischen Situation, das ist eine konkrete Situation, ich meine wirklich eine konkrete Situation, nicht nur allgemein, ich fühle mich irgendwie gerade irgendwie bedrückt oder sonst irgendwas, sondern wirklich eine konkrete Situation des Todes und du hast dich wirklich mit diesem Hunger ausgestreckt und Vater, ich mache mich jetzt in dem Namen Jesus eins mit diesem Hunger. Ich mache mich eins mit diesem Ausstrecken. Herr, du reagierst auf Hunger. Du hast gesagt, glückselig sind die Hungrigen, denn sie werden gesättigt werden. Und Herr, wer sich mit diesem heiligen Hunger ausstreckt, Herr, dem wird begegnet werden. Jeder Not wird begegnet werden. Und Vater, in dem Namen Jesu Christi setzen wir jetzt deine Kraft der Auferstehung frei in diese Situation hinein, Herr, in diese Situation des Todes hinein und wir sprechen Leben, wir sprechen Leben, wir sprechen Auferweckung, wir sprechen neues Leben hinein in diese Situation, in diese Person, in diese Umstände, in dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater, dass du dich vereinst im Geist, Herr, mit diesem Ausstrecken dieser Person heute Abend, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wir das Zeugnis hören werden, Herr, in Jesu Christi Namen. Nimm es. Sag, danke, Vater, du hast mein Gebet gehört. Es gehört mir und es wird sichtbar werden. Und schreib uns eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Amen. Ich hatte eine Vision für Deutschland, für uns. Und zwar sah ich Deutschland und ich sah, wie Deutschland im Dornröschenschlaf verfallen ist durch die ganze Geschichte. Und wie Gott sagt, Deutschland, deine Zeit ist jetzt gekommen, aufzuwachen. Deine Zeit ist jetzt, wo der Dornröschenschlaf vorbei ist. Deine Zeit ist jetzt, wo Tote lebendig werden. Und der Odem des Geistes weht in diese toten Gebeine hinein. Und ich rufe euch Söhne hervor vom Norden, Süden, Osten, Westen des Landes. Und ihr werdet gebraucht werden, um mein Reich zu bauen. Und ich sah, wie Gott auch noch sagte, die Traktoren, die gerade gebraucht werden oder die anderen Sachen, die gerade gebraucht werden, für was anderes, Schlick und Schlamm wegzutragen. Das ist die falsche Bestimmung. Die Traktoren, die stehen für Erntezeit, symbolisch gesehen. Und die Erntezeit beginnt jetzt. Wir stehen neu auf als Söhne. Gott ruft uns als Söhne wirklich neu aufzustehen, unser Land neu einzunehmen und in dieser Berufung wirklich neu hinauszugehen und Menschen einzufahren. Die Ernte ist reif und sie weht und sie bläst und wir als Armee erheben uns, egal wo jeder herkommt, über die Landesgrenzen hinaus. Und Gott ruft uns als Armee und er ruft uns wirklich, unsere Bestimmung und Positionierung einzunehmen. Und jetzt ist die Zeit, dass wir Deutschland wirklich einnehmen dürfen. Halleluja. Halleluja. Wer hatte noch etwas? Ich hatte, dass die Hochzeit des Lammes vorbereitet wird. Ich habe Tische gesehen, also lange Tafeln, und die Engel sind da ganz geschäftig rumgelaufen und haben die Tische gedeckt und haben auch Geschenke umgetragen. Amen. Mhm. Super. Mhm. Ich habe auch einen Tisch gesehen und der Vater sagte zu mir, du bist, was du isst. Und ein Tisch voller Gerichte essen. Und wie die Schwester schon gesagt hat, er sagt, kommt und isst. Kommt und isst. Und das habe ich gerichtet vor eure Gegner. Kommt und isst, weil du bist, was du isst. Amen. Ja, also iss den ganzen Abend. Wir haben schon gegessen, wir essen weiter. Das gute Wort. Halleluja. Svetlana. ich habe auch so wie Dreher gesehen, Ernte ist reif. Ich habe das einfach umgearmt. Ja? Und ich habe gesehen, alte Traktoren, diese alten Mähdrescher, wurden umgetauscht mit neuen, ganz neuen. Und ich denke, dass es wirklich auch da eine neue Zeit in Evangelisation kommt, ja? Dass wir nicht so wie früher evangelisieren, es kommt etwas Neues, wirklich Kraftvolles. Und es war breiter, das kannst du noch mehr, also auf einmal... Also erfassen. Amen. Amen. Und ich glaube, das ist prophetisch auch für Samstag, für die Straße, für den Rote Bühlplatz. Das nehmen wir jetzt. Halleluja, nimm mal. Und ich glaube, das wird wirklich in Kraft. Wir werden wirklich in Kraft evangelisieren. Halleluja, in Kraft. Die Menschen werden die Kraft Gottes erleben. Halleluja, nicht Religion oder nur schöne Worte, sondern werden die Kraft erleben. Halleluja, streck dich nochmal aus, Herr. Wir nehmen die Kraft. Wir nehmen die Kraft Gottes für Evangelisation, weil die Zukunft ist die Evangelisation. In der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja, wir danken dir, dass wir die mit Kraft gefüllten sind, die mit dem Heiligen Geist, mit Feuer und Kraft gefüllten. Halleluja, danke Jesus, sei mit dabei. Samstag, 14 Uhr. Halleluja, können wir uns nicht entgehen lassen. Halleluja, hatte jemand noch was? Ich würde noch was zu sagen. Okay. Ich habe vorher diese, wo diese vielen Engel da waren, also die Engel sind ja jetzt auch noch da, aber die haben gefeiert, die Engel haben wirklich gefeiert. Und das Interessante für mich war jetzt das, dass sie so 5 bis 10 Gruppen von Engeln, immer 5 bis 10 Engel in vielen Gruppen da waren und die haben getanzt zusammen. Also nicht ein großer, sondern immer diese Gruppen haben getanzt und sich gefreut. Und dann habe ich so gefragt, ja, und was sind denn, warum sind das diese Gruppen, sind alle gleich groß gewesen? Und dann bekam ich als Antwort, es sind Dienstgruppen. Dienstgruppen, die jetzt jubilieren, weil sie zum Einsatz kommen. Sie müssen nicht mehr Däumchen drehen, sondern sie dürfen jetzt sich im Kreis drehen. Sie dürfen tanzen, sie dürfen dann aktiv werden. Und dasselbe gilt auch für uns, für die Gemeinde. Die Dienstgruppen in der Gemeinde werden neu belebt durch diese Dynamik, die jetzt entstanden ist im Geist. Amen. Amen, das nehmen wir. Nimm es, wenn du eine Dienstgruppe hast, nimm das. Neubelebung, Neuaktivierung, Wachstum auch in deiner Dienstgruppe. Halleluja, nehmen wir. Jesus. Ich habe gesehen, wie so im Himmel so ein ganzer Schwarm von Tauben, wie so im Kreis um den Thron einfach geflogen sind. Und dann sind die auf einmal alle so wie im Sturzflug runtergeflogen. Und dann habe ich gesehen, die sind alle zu uns gekommen und jeder zu einem. Und habe ich mir gefragt, ja okay, was machen die? Und dann ist mir so gekommen, das sind wie Brieftauben, die eine Botschaft für jeden bringen. Die eine Botschaft, die jeder dann tragen wird, bringen. Amen, streck dich aus. Halleluja. Ja, wir sagen, Brieftauben kommt. Wir nehmen diese Message, diese Botschaft, Herr, die du für jeden Einzelnen hast. Wir nehmen sie von dir. Danke, dass sie jetzt runtergeladen wird. Nehmen sie im Geist auf. Halleluja. Danke, dass du sie jetzt wirklich, wirklich niederlegst. Deposits, das ist ein Deposit, einfach in unserem Geist. Das ist eine Ablage in unserem Geist. Wir empfangen das komplett. Halleluja, danke Herr. Danke Herr. Wow. Oh, das sind gute Worte. Das sind sehr gute Worte. Halleluja. Danke Jesus. Wow. Die Gegenwart Gottes ist so stark, macht dich einfach nochmal auf und nimm wirklich alles, was hier ist. Es ist auch Heilung. Heilung. Heilung für Herzen. Wo irgendwie schwere Zeiten waren, wo irgendwie Angriffe waren und er heilt dein Herz. Er heilt dein Herz. Macht dich wieder komplett frei. Macht den Boden. Er hakt den Boden so ganz liebevoll. Halleluja. Ganz liebevoll. Ganz liebevoll. Er macht es wie ungeschehen im Geist. Wie ungeschehen. Jetzt hören wir weiter das Wort und mach dich einfach weiter auf im Geist. Einfach jeden einzelnen dieser kostbaren, starken Prediger einfach, Halleluja, zu empfangen. Halleluja, wer beginnt? Halleluja, wir freuen uns auf Irmes starke Botschaft. Wuhu! Für bewegende Zeiten. Was für bewegende Zeiten. Gott ist gut. Und er weiß, warum er uns hier auf diese Erde gesetzt hat. Weißt du, gestern habe ich so reingeschaut und dachte so, wozu hier auf der Erde? Was ist die Bestimmung des Menschen hier auf der Erde? Und sofort war mir klar, in erster Linie sind wir da, um zu leben. In erster Linie sind wir da, um zu leben. Na klar, ich bin geboren, um zu leben. Also lebe ich. Aber wenn Gott wollte, dass wir so einfach leben, auf die Welt kommen und leben, wie man halt so lebt, wenn man auf die Welt kommt, dann hätte er nicht Jesus Christus schicken müssen, der für uns ans Kreuz ging. Wir hatten nämlich kein Leben. Seit diesem Zwischenfall im Paradies gab es kein Leben mehr für die Menschen. Aber Jesus Christus sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Damit du Leben hast, ist Jesus Christus gekommen. Also, es war kein gottgewolltes Leben, das wir hatten. Und Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in 1. Johannes 5, 12 steht, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und wir alle haben den Sohn Gottes. Also kennen wir die Wahrheit. Wir wissen den Weg und wir haben das Leben. Wir haben das Leben. Das Leben, das für uns bestimmt ist, in göttlicher Bestimmung. Das Leben in Christus, aus unserem Inneren heraus, aus unserem inneren Menschen, aus dem Menschen des Herzens. Und wie in Römer 5, 5 steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Der Heilige Geist, der Geist Christi, der Geist der Liebe in uns, in unserem innersten Menschen, in dem Herzen. Hierin liegt unsere Bestimmung, aus diesem Herzen das Leben hervorzuholen, aus diesem Herzen zu leben, aus diesem Herzen zu leben. Und das hat ganz klar nichts mehr mit uns zu tun. Weißt du, es dreht sich nicht mehr um uns um unser Äußeres, um den Erfolg. Was ist mit mir? Wie geht's mir? Was kommt noch? Was ist alles da? Um Karriere und Hauptsache gesund. Darum geht's nicht mehr. Es geht nicht mehr darum. Es geht um Christus, das Leben. Nicht von außen, von innen. Voll Bewusstsein. Christus, das Leben in mir. Christus, mein Leben. Nicht mehr lebe ich. Christus lebt mich. Christus lebt mich. Und weißt du was? Dann kommt das Äußere automatisch hervor. Automatisch. Dann geht das Leben los. Dann lebt man, wie man lebt. Dann kommt das Leben hervor. Und dieses Bewusstsein ist einfach ganz wichtig. Ganz wichtig. Es ist diese göttliche Bestimmung. Es geht um das, was er in uns gelegt hat. Es geht um das, mit was er uns gesegnet hat. Es geht um die Reichtümer der Herrlichkeit, um die Reichtümer der Herrlichkeit, die er uns geschenkt hat, die er uns gegeben hat, mit denen er uns gesegnet hat, die in unserem Herzen sind, in unserem Innersten sind, weißt du, da drin sind, in unserem Innersten. Also wir leben von innen. Wir leben von innen. Jetzt. Weißt du, es ist wichtig, jetzt zu leben, jetzt bewusst sein Leben zu leben. Jetzt, weißt du, nicht zu warten, bis das Äußere wegbricht, bis nichts mehr da ist, bis die Flut kommt, so wie jetzt im Natürlichen und den Boden davon zieht unter deinem, alles wird weggespült. Weißt du, so lange sollen wir nicht warten. Wir sollen jetzt bewusst dieses Leben leben, dieses Leben in diesem Leben stehen und regieren und sagen, wo es lang geht. Weißt du, sagen, wo es lang geht. Nicht zuschauen, alles wegklauen lassen, alles annehmen, alles so, wie es halt eben ist. Kann man nichts machen. Nein, wir können etwas machen, weil er in uns etwas gelegt hat, das Macht hat, das Kraft hat, das wirklich Substanz hat. Und es ist die Liebe Gottes. Weißt du, ich habe vorher im Lobpreis gesehen, eine große Tube, eine riesengroße Tube, und da stand drauf Wundersalbe. Wundersalbe. Ja gut, das ist für alles gut. Und dann hat der Dieter angefangen zu singen, in uns und aus uns fließen Ströme lebendigen Wassers. Und dann hat jemand auf diese Tube gedrückt und dann kamen lauter Liebesherzen, Liebesperlen hervor. Und das ist die Kraft, weißt du, die stärkste Kraft, die in unser Herz ausgegossen ist und die aus uns kommt. Weißt du, wir drücken einfach auf die Tube, wenn es eng wird. Wir drücken auf die Tube, wenn es eng wird. Und dann kommt die stärkste Kraft heraus. Und das ist die Liebe Gottes. Das ist unsere Bestimmung. Unsere Bestimmung ist, das Leben der Liebe zu leben. Weißt du, Leben ist Liebe. Leben ist Liebe. Ja, da gibt es was zu lachen. Das ist so. Weißt du, in der Welt gibt es nicht so viel zu lachen. Aber bei uns gibt es viel zu lachen. Bei uns gibt es viel zu lachen, weil der auf dem Thron sitzt, ist unser Herr und unser Gott. Und der hat was zu lachen. Und der hat einen Plan mit uns vor, damit die Welt wieder lacht. Damit was hervorkommt, was Freude bringt. Damit was hervorkommt, das Heil bringt. Damit was hervorkommt, das Zukunft bringt. Weißt du, seine Gedanken zu denken, ist dieses Leben. Seine Gedanken des Heils und nicht des Unheils. Seine Gedanken der Liebe. Weißt du, mit den Augen der Liebe zu sehen. Mit den Augen der Liebe. Weißt du, wenn du jemandem gegenüber bist und die Liebe fließt, dann kannst du nicht mehr schauen, wie du so normalerweise schaust, weil die Liebe sieht alles anders. Die Liebe sieht alles gut. Weißt du, diese rosa-rote Brille, weißt du, das ist keine Augenwischerei. Das ist eine Kraft. Das ist eine Kraft, weil Liebe ist Gott. Liebe ist Gott. Liebe ist nicht ein Gefühl. Liebe ist nichts Schönes. Liebe ist nicht Streichelei und Schmeichelei. Schon gar nicht Schmeichelei. Liebe ist ganz klar und entschieden. Und zwar für Jesus Christus, unseren Herrn. Er ist der Retter. Er ist unser Erlöser. Er ist der, der alles wiederherstellt. Er kommt auf diese Erde. Er wird kommen. Ich sage das, er wird kommen. Und er wird alles neu machen. Er wird alles gut machen. Und er beginnt jetzt, und zwar durch dich und durch mich, durch die Liebe, die er in unser Herz gegossen hat. Halleluja. Und das erfüllt uns mit Freude. Die Freude ist die Kraft, die die Welt verändert. In Jesu Namen. Amen. Ich habe heute so Jakobus 4, Vers 7 habe ich mir heute so mal durchgelesen. Da weiß schon jemand, was drin steht. Da steht, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Das ist eigentlich ziemlich einfach, ne? Weil, weißt du, wenn du es dir anschaust, der Teufel ist ja bereits besiegt. Weißt du, es ist ja eigentlich, ist das ganze Ding schon fertig, das ist alles schon durch. Und du musst eigentlich nur noch sagen, wenn der Teufel sich irgendwie aufbläht und irgendwie das noch nicht ganz wahrhaben will, musst du eigentlich nur ihm widerstehen und dann kann halt nicht anders als fliehen. Und das sieht oft nicht so aus, weil oft macht er sich irgendwie groß, weißt du, in deinem Leben. Jeder kennt irgendwelche Probleme, irgendwelche Sachen, die dir entgegenkommen und dann denkst du erst, oh, der sieht ja schon ziemlich mächtig aus. Aber wenn du halt einfach mal deinen Stand stehst, dann flieht er irgendwann weg, weißt du, das siehst du auch bei Jesus, weißt du, das war... Als Jesus in der Wüste war und versucht wurde, weißt du, der Teufel ist dreimal hergekommen und Jesus hat halt einfach seinen Stand gestanden und dann hat er gesagt, okay, da ist halt wohl nichts zu holen und hat es auch eine Weile lang gelassen. Und das habe ich jetzt so gemerkt, es gibt so ein Spiel, das nennt sich Risiko und da muss man, im Prinzip musst du so Länder einnehmen und so. Und das habe ich jetzt gespielt vor kurzem und da war es dann so, irgendwann zeichnet sich relativ früh ab, wer jetzt die Überhand hat und wer nicht. Und in der Regel ändert sich das auch nicht mehr so schnell. Und das war dann bei mir auch so. Ich war dann ziemlich schnell weg vom Fenster. Aber ich hatte noch irgendwie Länder und jede Runde darfst du irgendwie noch was machen und so. Und, aber es war eigentlich schon klar, nee, wird nichts mehr draus. Aber dann hast du gesagt, okay, ich ziehe das jetzt noch so lange in die Länge. Mich kriegt man nicht so leicht unter. Ne? Ich ziehe das noch bis zum bitteren Ende durch. Und war aber dann nicht abwendbar. Irgendwann war es dann vorbei. Und weißt du, genauso ist es beim Feind auch. Weißt du, der weiß, er hat schon verloren. Weißt du, Gott hat alles gemacht. Weißt du, du hast in Jesus die Überhand. Weißt du, da gibt es gar kein Kräftemessen mehr. Weißt du, es ist nicht irgendwie hier ein Kampf. Oder es gibt schon geistlichen Kampf, aber der geistliche Kampf ist nicht, den Teufel zu besiegen, sondern es ist einfach wirklich nur, dein Land, dein Stand einzunehmen. Und weißt du, genauso ist es. Weißt du, wenn du einfach das weißt, wenn du weißt, hey, das gehört alles bereits mir, ich habe bereits die Oberhand, ist alles bereits ausgespielt, dann ist es wirklich nur ein Widerstehen, dann ist es wirklich nur sagen, hey Teufel, nee, ich gebe dir den Platz in meinem Leben nicht. Weil weißt du, der Teufel kann nur so viel von deinem Leben haben, wie du ihm gibst. Weißt du, dadurch, dass du Jesus hast, gehört eigentlich alles schon dir. Und wenn du dem Teufel halt noch freiwillig Raum abgibst, dann, weißt du, dann kann Jesus halt leider auch nichts machen. Deswegen, du entscheidest, wie viel Spielraum der Feind in deinem Leben hat. Du entscheidest, was in deinem Leben geht und nicht. Und weißt du, Gott hat alles schon zur Verfügung gestellt, dass wirklich der Feind nichts in deinem Leben haben kann. Und bei mir ist dann auch so, du kannst dann immer mal, wenn du so gute Karten hast, kannst du dann eine Verstärkung kriegen, dann hast du noch mal ein bisschen mehr Power. Aber das war dann wirklich, wenn das mal so gegen Ende, das bringt dir dann auch nichts mehr. Das verzögert nur das Ende vielleicht ein bisschen und wenn es dumm läuft, nicht mal das. Also es ist wirklich so, weißt du, manchmal hat der Teufel so Momente, weißt du, das hast du jetzt auch die letzten Jahre gesehen, weißt du, wenn so eine Pandemie kommt, dann denkst du auch nochmal, oh, warte mal, was stimmt das in der Bibel überhaupt? Es sieht doch jetzt schon ganz anders aus. Aber nein, weißt du, der ist trotzdem besiegt. Weißt du, von Anfang an war klar, dieses Virus ist in Christus bereits besiegt. Und weißt du, es hat ein bisschen gebraucht, aber es hat sich dann auch im Sichtbaren manifestiert, weißt du. Und du kannst einfach im Glauben, kannst du einfach das auch nehmen, weißt du, egal was der Teufel dir bringt, egal was er dir entgegenbringt, egal welche Probleme, du weißt, es ist bereits geschehen. Jesus hat bereits den Sieg errungen und deswegen brauchst du nicht mehr errungen, du musst dich nur einfach da reinstellen. Genau. Und in Psalm 2, Vers 8 heißt es ja auch, fordere von mir und ich will dir die Nation zum Erbe geben. Also es ist wirklich, wenn du von Gott forderst, er will dir die ganze Nation, also im Prinzip die ganze Welt zum Erbe geben, weißt du? Und Jesus sagt ja dann auch, wenn wir in seinem Namen bitten, dann können wir bitten, was wir wollen und wir werden es bekommen. Und ich meine, ich habe mich dann auch so gefragt, ja, okay, wirklich bitten, was wir wollen, kann ich irgendwie sagen, ja, okay, schönes Auto wäre nicht schlecht oder so. Aber was ich dann auch gemerkt habe, ist, weißt du, wenn du von Gott was bittest, das ist nicht nur so Wunschautomat machen, sondern Gott will dich ja auch dahin bringen, dass du es tragen kannst, weißt du? Wenn du, ich meine, man kennt es ja vielleicht in der Welt, wenn Leute im Lotto gewinnen, aber nie viel Geld hatten und damit gar nicht umgehen können, dann ist es sehr schnell so, dass nichts mehr oder sogar weniger als zuvor hatten. Und genauso ist es, wenn Gott dir jetzt wirklich, wenn ich sage, okay, Gott, keine Ahnung, Porsche, und dann fahre ich das erste Mal groß raus und dann fahre ich ihn gleich an die Wand. Weißt du, du musst halt erstmal lernen, das zu tragen. Und ich glaube, weißt du, mit vielen Dingen ist es so, wenn du Gott darum bittest, er will dir das auch geben und er gibt dir das auch, aber du musst einfach auch echt lernen, das tragen zu können, weißt du? Das habe ich dann auch immer gemerkt, wenn ich Gott um Dinge bitte, wo ich sage, hey, tu das in meinem Leben, tu das in meinem Leben. Er führt dich dann immer dahin, wo du erstmal alles aufgeben musst, wo du erstmal sagen musst, okay, ich lege das alles vor dich hin, mach du es so, wie du willst. Und das Interessante ist, er sagt dann nicht, ja, okay, du wolltest X, aber jetzt hast du meinem Willen boykottiert und jetzt gebe ich dir halt irgendwas. Nein, er gibt dir genau das, was du willst und sogar so, wie du es dir gar nicht gedacht hast, dass du es willst, weil du gar nicht so weit denken kannst, aber er hat einfach dann die Freiheit zu handeln, weißt du, er kann dann frei handeln, er muss nicht irgendwie, weil du stehst dem meistens eher im Weg, weißt du, dass du nicht, weißt du, Gott will uns hier alles geben, das habe ich heute vom Herrn auch gehört, hey, ich will euch alles geben, ich will, dass ihr alles habt und dass wir es nicht haben, liegt ja nicht an Gott, weißt du, es liegt ja daran, dass wir dem selber im Weg stehen. Und hatte ich zum Beispiel auch mal, wo man es auch zum Beispiel sieht, ist in der Ernährung hatte ich es mal, da habe ich gesagt, ja, okay, ich will ein bisschen abnehmen oder auch, wenn man hier übernatürlichen Fettverlust hatte, ja, warum passiert es bei mir nicht? Weißt du, ich meine, ist ja super, wenn es passiert und so und da, wo wir es hatten, da war es ja auch so, dass es oft dauerhaft war, aber weißt du, wenn du jetzt einfach nur den übernatürlichen Fettverlust hast und dann halt weiter isst wie zuvor und nach ein paar Monaten ist wieder alles drauf, dann ist es ja auch nicht, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Deswegen, weißt du, dann habe ich bei mir gemerkt, wie Gott mich auch geführt hat, zu sagen, hey, beginn mal einfach deinen Körper zu lieben und auch als den Tempel, der es ist, zu wertschätzen und dann fängst du auf einmal an zu denken, hey, was werfe ich da eigentlich für einen Müll in meinen Körper rein? Und dann beginnst du ein anderes Bewusstsein zu haben und so ändert sich dann auch deine Ernährung und dann, weißt du, dann ist es langfristig, weißt du? Und ich meine, dann kann auch kommen, dass ein übernatürlicher Fettverlust das ein bisschen beschleunigt, aber weißt du, dann wird es auch nicht wieder drauf kommen, weißt du? Und was ich dann noch hatte, das war, sieht man auch bei Petrus, weißt du, der hat auch alles so erst selber versucht, weißt du, der wollte auch ganz klar mit Jesus gehen, der war richtig feurig von unter den Jüngern, war wahrscheinlich echt der feurigste der Jünger und hat auch gleich Jesus als den erkannt, der er ist und Jesus auch gesagt, ja, auf dem Stein baue ich meine Gemeinde, aber dann, weißt du, als es hart auf hart kommt, hat er komplett versagt eigentlich. Er hat, weißt du, da wo es wirklich tough wurde, da wo es wirklich heißt, okay, wo stehst du, hat er dreimal gesagt, Jesus, den kenne ich gar nicht. Und dann ist er Jesus wieder auferstanden und kommt dann zu ihm und stellt ihm dreimal die Frage, hey, liebst du mich? Und er sagt dann, nachdem er ihn das gefragt hat, sagt Jesus dann auch zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Und das ist so, weißt du, Petrus hat es alles selber machen wollen. Er hat gesagt, hey, ich mach mit Jesus und wir stürzen alles um und so weiter. Und hat es aus eigener Kraft versucht und ist wirklich gescheitert. Und er hat dann, glaube ich, auch als er gemerkt hat, okay, da hat er irgendwann der Hahn gekriegt und hat er gemerkt, okay, das war jetzt nicht so gut, hat er einfach gewusst, okay, ich kann es aus meiner eigenen Kraft nicht. Und dann hat er einfach auch, hat Jesus ihm gesagt, hey, das ist, jetzt wirst du, weißt du, das ist eigentlich so die kindische Art, sozusagen, hey, ich mache es alles auf meine Art. Und erwachsen zu werden, ist einfach zu sagen, hey, ich gebe alles ab an den Herrn. Ist vielleicht irgendwie nicht ganz logisch, weil im Irdischen ist es eher umgekehrt, dass du als Kind irgendwie alles vorgekaut kriegst und als Erwachsener mal sagt, ja, jetzt triff deine eigenen Entscheidungen. Aber bei Gott ist das so, weißt du, du machst, eigentlich ist das kindische Niveau bei Gott, dass du alles selber bastelst und die Erwachsene ist zu sagen, hey, okay, ich lass Gott das machen. Und wenn du dann später bei Petrus siehst, du siehst, dass der komplette Shift, weißt du, der predigt dann in Mut und Kühnheit das Evangelium und geht am Ende auch für Jesus in den Märtyrertod. Das schreibt Johannes dann auch ein Vers weiter, dass Jesus damit eigentlich angedeutet hat, welchen Tod er sterben wird. Und genauso ist es, weißt du, wenn du alles abgibst, dann kann Gott dich wirklich frei benutzen. Und weißt du, das, was mit Petrus danach geschehen ist, er ist dann diesen Weg gegangen. Weißt du, er ist diesen Weg gegangen und er ist auch, weißt du, da ist dann auch die Erfüllung drin. Weißt du, das ist jetzt hast du Märtyrertod gehört, okay, klingt nicht so rosig, aber weißt du, er hatte die volle Erfüllung in dem, wo er gegangen ist und war voll in der Freude des Herrn. Und weißt du, Gott hat wirklich das alles für dich bereitet und du musst es echt nur einfach ergreifen und einfach ihm es dann auch machen lassen. Weißt du, nicht nur bitten, ja, gib mir X, Y, Z, sondern auch wissen, er gibt es dir dann und dich da auch wirklich dem hingeben. Amen. Amen. Ich habe heute Nacht einen Traum gehabt. Und ich glaube, dass er von Gott war, der Traum. Und ich glaube, dass er nicht nur für mich war. Deswegen gebe ich es auch weiter. Ich habe mit dem Teufel gekämpft. Und ich habe eigentlich noch nie so einen Traum gehabt, dass ich mit dem Teufel gekämpft habe. Es war irgendwie ein großes Gebiet, ja, und da waren mehrere Häuser. Und ich hatte mich dann in ein Haus versteckt. Und das war wie so ein Schutzhaus, da konnte er auch nicht rein, das war okay. Und dann hat Gott zu mir gesagt im Traum, schließ deine Augen und geh hinaus. Und dann habe ich erstmal im Traum mit Gott angefangen zu diskutieren, dass irgendwie, ich finde das jetzt nicht so biblisch und überhaupt, das kann nicht sein, ich muss so wissen, was der Teufel tut, was der treibt, was der für Anschläge vorhat. Ja, aber ich war dann gehorsam, habe es gemacht und das kam mir erst später und er hat nicht gesagt, kämpfe, geh, einfach schließ die Augen und geh raus. Und dann habe ich Getöse gehört und gemache und es ist tatsächlich so gewesen, er konnte überhaupt nichts machen, der Teufel. Es war völlig aussichtslos für ihn, irgendwas zu machen. Und ich bin dann kurze Zeit später aufgewacht und hab geguckt in der Bibel, was bedeutet das, was will mir Gott damit sagen. Und ich kam auf diese Bibelstelle, die haben wir jetzt wirklich auch schon oft gehört, ja, im Kolosser 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Weißt du, wenn du die Augen schließt und es ist nicht so wie beim Kind. Früher als Kind hat man auch gedacht, wenn da ein Monster im Schrank ist, mache ich die Augen zu. Und wenn ich es nicht sehe, dann sieht es mich auch nicht. Ne? Das wäre so Kopf ins Sand stecken. Ne? Die Tendenz hat man ja auch manchmal, aber das ist es nicht. Du fokussierst dich einfach auf das, was oben ist, ja, auf Jesus. Und ich habe so diese, das hat er mir gesagt, über das, was auf der Erde war. Und denkt, ja, man muss Sachen regeln und da gibt es Angriffe und da gibt es das zu machen. Und da gibt es eine gute Regel, so viel wie nötig, so wenig wie möglich mit dem beschäftigen, was hier auf der Erde vor sich geht. Ja, Nachrichten und solche Sachen. Gerade in Corona-Zeiten, ich glaube, da haben viele tentiert, Nachrichten zu schauen oder sich mit dem zu beschäftigen, was einfach der Feind tut. Ja? Und das ist nicht die Lösung, dass wir uns damit beschäftigen, außer wir gehen jetzt ins Gebet rein, tatsächlich, weil wir einen Auftrag haben. Unser Fokus ist einfach auf dem, was oben ist. Ja? Und was ist oben? Da kannst du Offenbarung lesen, Offenbarung 4, Offenbarung 1, einfach der Thronsaal, und das ist so gewaltig, das ist wirklich ein Kraftort, das wirklich unsere Heimat. Im Thronsaal ist unsere Heimat, da beziehen wir unsere Energie und unsere Kraft und unseren Schutz und unsere Bewahrung. Unsere ganze Existenz beziehen wir aus dem Thronsaal, weil wir sind nicht mehr von dieser Welt. Ja? Wir sind mit dem Christus auferweckt, das heißt, wir haben eine andere Existenz, wir haben ein anderes Heimatland. Ja? Wenn der Botschafter der USA beschäftigt sich auch nicht ständig mit dem, was in Deutschland ist, sondern eher was mit seinem Land, der bezieht seine Autorität von dort, ja? Ja, und wirkt dann hier aus. Ich weiß nicht, ob der die Augen zumacht dabei, aber ist auch egal. Aber wenn du dich davon fokussierst, ne, wenn du das dann liest, ne, und darüber meditierst, ne, wenn er sagt, komm hier herauf, und sogleich war ich im Geist und sieh einen Thron, stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer, und der da saß, war vom Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardar. Und ich habe dann gleich gegoogelt, was ist das, ne? Was sind das für Steine? Und dann kommst du sofort auf Seiten von den Esoterikern mit Natursteinen, weil die haben es erkannt, ja, Energie zu ziehen. Ja? Und ich denke, warum haben wir Christen das nicht erkannt oder mehr erkannt, einfach unsere Energie zu ziehen? Das ist einfach unser Platz, unser Wohnort oben, da, wo Gott zu Hause ist. Das ist unser Zuhause, weißt du? Das ist unsere Familie, das ist unser Vater, der da ist, ja, und wo wir auch sein sollten. Du willst im Haus deines Vaters sein, da beziehst du dein ganzes Sein her, vom Vater direkt, von Jesus, ja. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Thronen, und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Weißt du, das ist ein Kraftfeld, ein Energiefeld. Weißt du, wenn du da fokussiert bist auf das, was da oben vor sich geht, ja, dann hat der Teufel überhaupt keine Chance mehr, irgendwas zu machen, weil du bist vereint mit ihm. Ja? Du lebst im Glauben auf dem, was dein Vater kann, nicht was der Teufel kann. Ich fotografiere sehr gerne, und beim Fotografieren ist es immer wichtig, außer Licht und Belichtungszeit und so weiter, welches Objektiv du davor hast am Apparat. Und es gibt Weitwinkelobjektive, normale Objektive, und es gibt auch Teleobjektive, ja. Und ich habe so ein ganz dickes Rohr, ne? So, hier so ein Teil hier, da musst du wirklich erstmal eine Weile Gewichtstraining machen, dass du das Ding auch da schleppen kannst, ja. Aber wenn du da wirklich dich auf was fokussierst, ja, das ist dann raumfüllend, ja. Ich habe mal so ein Vogel da, Flamingo, ja, diese rosanen. Ja, genau. Ja, im Flur fotografiert. Das sind so geniale Bilder, ne? Und alles rundherum wird völlig unwichtig. Und dieses Tier ist total formatfüllend. Ja, und ich denke, wenn du dich auf den Himmel fokussierst, ne, solltest du auch wie so ein Teleobjektiv anlegen. Und das ist alles raumfüllend in dein Leben wird. Ja, der ganze Thronsaal raumfüllend in dein Leben. Kannst du dir das vorstellen? Raumfüllend, ja. Dieser ganze Kraftbereich raumfüllend, ja. Wenn du immer fokussierst auf die Nachrichten, auf Corona, ja, und auf diese ganzen schlimmen Sachen, die passieren, die wirklich auch schlimm sind, ja. Aber wenn du da fokussierst, dann wird das raumfüllend, ja. Und was wird dann noch raumfüllend? Angst wird raumfüllend, ja. Oder Niederlage wird raumfüllend. Der Teufel ist so groß, wird raumfüllend. Aber das ist gar nicht wahr, weil Jesus ist so groß. Gott ist so groß, ja. Unser Vater ist so groß, ja. Ja. Und bei uns soll das wirklich so sein, dass er wirklich raumfüllend in unserem Herzen ist. Ja? Und wenn jemand dich anschaut, hat er gleich diesen Blick auch durch dieses Teleobjektiv und sofort ist Gott raumfüllend. Ja? In der Beratung merkst du manchmal so, da kommen die Leute mit ihren Problemen und die sind sofort raumfüllend. Ja? Und du, je länger du die reden lässt, umso raumfüllender wird das auch. Ja? Und dann musst du halt den Raum füllen, ja, mit dem, was das Evangelium ist, was die Wahrheit ist, ja, dass Gott der Sieger ist, dass Jesus der Sieger ist, dass er schon gewonnen hat, dass es gar keine Niederlage mehr gibt, auch wenn vielleicht jetzt noch ein Symptom da ist. Gott raumfüllen in unserem Leben, ja, mächtig raumfüllen. Und ich glaube, das ist ein Stück weit, weil wir es jetzt so oft haben von Berufung, auch unsere Berufung, Gott raumfüllend zu machen, Gott raumfüllend in diesem Land zu machen. Ja? Wenn wir auf dem Rote Bühlplatz sind, Gott raumfüllend zu machen mit dem, was er kann, ne? Nicht was der Teufel kann. Der Teufel kann doch ja nichts, der kann doch kopieren. Ja? Aber Gott, er ist der Schöpfer aller Dinge und ihm gebührt alle Anbetung, alle Ehre und alle Macht und Herrlichkeit ist ihm. Ja? Er ist der Könner. Er ist das, der da alles geschaffen hat. Allein wenn du Psalm 23 liest, ja, dann gehen dir Kometen auf. Weißt du, du musst darüber meditieren, ja. Du nimmst dir diese Bibelstellen, anstatt du morgens die Zeitung liest, ja, machst du das groß, ja. Manchmal hat man so eine Angst, das hatte ich auch immer. Oh, wenn ich keine Zeitung lese, dann verpasse ich was. Und irgendwann kriegst du eine Information. Meine Güte, das ist aber schon uralt und du hast es nicht mitgekriegt. Aber Gott sorgt schon dafür, dass du alles mitkriegst, was du wissen musst. Ja, ja, ja. Aber das ist wichtig, das ist essentiell. Das ist unser Leben. Ne? Auf der Gea ist nicht unser Leben, ja, oder sonst irgendeine Zeitung. Aber das Wort Gottes oder Jesus ist unser Leben, ja. Und er ist raumfüllend. Amen. Gefunden. So, hallo. Ich wollte erst mit einer Frage und zwar starten. Wer war denn schon mal an einem Evangelisationseinsatz mit dabei? Gut, fast alle. Sehr schön. Wir geben ja oft diese kleinen Bibeln aus, da wo nur das Neue Testament drauf ist. Also diese abgespeckte Form von der Bibel. Und die startet ja mit Matthäus 1,1. Große Überraschung. Und wer beim Intensivabend Connected dabei war, weiß, ich ganz, ganz kurz den Stammbaum hier angerissen habe. Und dabei sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, die ich gerne mit euch teilen wollen würde. Und wenn man so drüber nachdenkt, das Erste, was die Leute lesen, die dieses Büchlein ja bekommen, für die ist es ja zuerst ein Buch, ist ja Matthäus 1,1. Für gewöhnlich beginnt man ja zu Beginn des Buches, wir in der Bibel beginnen manchmal irgendwo, aber für gewöhnlich beginnt man ja ganz zu Beginn. Und wenn man das ganz genau anschaut, da sind so ein paar Skandale mit dabei in diesem Stammbaum. Astrid weiß schon. Sind so wirklich ein paar Skandale mit dabei, die mir erst jetzt so wirklich bewusst geworden sind, weil ich habe das immer überlesen. Weil ich dachte mir so halt, ja, ich kenne die Blutslinie. Ich habe ja den Alten Testament schon gelesen und für was? Also fangen wir gleich an mit, was war hier? Mit der Geburt Jesu. Warum muss ich denn einen Stammbaum lesen? Und ich habe ihn dann diesmal tatsächlich gelesen, sogar mehrmals. Und wenn ihr wollt, könnt ihr eure Bibel aufschlagen oder eure App und dann, ja, genau. Und ja, und wie gesagt, es sind echt viele Skandale und falls die Bild-Zeitung es zu dem Zeitpunkt schon geben würde, würde die ein Dauereinsatz sein. Also die würde nur noch drucken und in Exemplaren in Höhen von, keine Ahnung, Neurekorder eben setzen. Also schauen wir mal geschwind rein. So, ich fange bei Vers 2 an. Abraham war der Vater von Isaac, Isaac war der Vater von Jakob, Jakob war der Vater von Judah und seinen Brüdern, ganz wichtig. Judah war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar. Erste Skandalfrau. So, wer war Tamar? Und zwar war sie mit dem Sohn von Judah verheiratet, mit dem ersten Sohn. Alles gut, bis dahin, der starb jedoch. leider. Und sie ist kinderlos geblieben bis dato. Und dann ist halt eben Judah, der Schwiegervater, zum zweiten Sohn hin und hat gemeint, du Kalle, jetzt bist du leider dran. Ne? Also sieht so aus, dass du halt eben jetzt die Pflicht erfüllen musst und da einen Sohnemann oder ein Kind zeugen musst. Der Bub hat aber keine Lust drauf gehabt. Ne? Also er hatte keine Lust drauf, der Herr hat es gesehen. Und kurz darauf hat er auch ja, die Welt verlassen. Und ja, so nun Tamar, ganz alleine auf dieser Welt, ohne Kind und Mann, weiß, dass der dritte Sohn ein ganz kleiner junger Bub ist und im Grunde genommen noch nicht mal heiratsfähig. So, sie wartet. Irgendwann merkt sie halt, das wird nichts. Das wird nichts. Selbst ist die Frau, denkt sich all dem was aus. Sie verkleidet sich als Prostituierte und linkt den Judah damit, ne? Und somit wurde Peres gezeugt, beste Zeugungsgeschichte überhaupt. Und ein Skandal früher und heute. Also der Schwiegervater mit der Schwiegertochter. Also früher ein Skandal. Und wir wissen, wie früher das war. Da war alles dreimal strenger, als heute es ist. Und es wäre heute auch ein Skandal. Und das wäre jetzt für so ein Titelseitenbild von der Bildzeitung oder irgendein anderer. Ich weiß nicht, was es noch so gibt. Auf jeden Fall, ja. Okay, erste Skandalfrau. Lesen wir weiter. Peres war der Vater von Hesron. Hesron war der Vater von Ram. Ram war der Vater von Abinadab. Abinadab war der Vater von Nachshon. Nachshon war der Vater von Salmon. Salmon war der Vater von Boas. Seine Mutter war Rahab. So, Rahabs Geschichte hatte ich am Intensiv Connected Abend schon sehr intensiv durchgenommen und werde dies nicht nochmal wiederholen. Fakt ist, Rahab war die Frau, die mit ihrer Familie die Eroberung von Jericho ja überlebt hat und sie war eine nicht ganz feine Dame. Ja, wir kennen alle ihre Geschichte und auch sie war dann die Skandalfrau Nummer zwei und auch sie würde auf die Titelseite eines jeden Schnörkelblättle kommen und die Skandalfrau Nummer zwei. Innerhalb von wenigen Versen hat er zwei Skandalfrauen mit eingebaut. Der Matthäus, das habe ich schon selbst ganz vergessen. Okay, schauen wir weiter. So, Boas war der Vater von Obed, seine Mutter war Ruth. Ruth, eine ganz Liebe. Also wirklich, sie ist eine ganz, ganz Liebe gewesen. Ihr Makel war jedoch, dass sie eine Heidin war. Ne? Früher war das ein Unding, das war ein No-Go. Man darf gar nicht daran denken, eine Frau, die eine Heidin ist, überhaupt zu heiraten. Aber wir dürfen nicht vergessen, Boas Mutter war Rahab. Sie war auch eine Heidin. Also war der Gedanke, eine Heidin zu heiraten, nicht so fremd oder so abstoßend, weil seine Mom war ja auch eine. Ne? Und auch von Vergangenheit gesehen auch nicht so eine ganz gute, ja. Und wir sehen auch in Boas Handlungen viele Parallelen zu Jesus Handlungen. Und zwar hat sich ja Boas der Ruth ihre angenommen, ne? Und hat auch noch für sie gekämpft, um sie als Frau zu nehmen. Da war nämlich niemand anders in der Blutslinie, Drama, Drama, Drama, egal. Am Ende hat er seine Frau, hat er die Frau bekommen. Und auch Jesus nimmt uns an. Und auch er kämpft für uns. Er gibt uns nicht so einfach auf. Er kämpft wirklich für uns. Und das sehen wir auch einfach in Boas und Ruths Geschichte. Genau, das war dann Skandal, Frau Nummer drei. Nicht so schlimm wie die ersten zwei. Das war dann so zweite oder dritte Seite ungefähr. Aber ja, lesen wir kurz weiter. Das Beste kommt nämlich noch. Obed war der Vater von Isai. Isai war der Vater von König David. David war der Vater von König Salomo. Seine Mutter war die Frau von Uriah. Da steht nicht mal der Name von der Mutter. Nur die Frau von Uriah, zumindest in meiner Übersetzung. Da steht nicht mal der Name von ihr. Also, und jemand, der es zum allerersten Mal liest, der jemand diese Bibel bekommt, er kann vielleicht mit Tamar, mit Rahab und mit Ruth nichts anfangen, aber jemand, der intensiv liest und darüber nachdenkt, versteht, dass das ein Ehebruch war. Jeder, der darüber nachdenkt, die Frau von Uriah, der ist ja dann auch weg vom Fenster, also David hat ja da eine Intrige gespielt, etc., etc. Und das ist, also jeder, der es logisch liest, logisch, der intensiv darüber nachdenkt, sieht es einfach. Die anderen Damen, okay, okay, okay. Aber die Frau von Uriah, und das ist ein Skandal, der wäre auch noch heute, wirklich, das ist auch noch heute wirklich ein Unding, das macht man nicht. So etwas macht man einfach nicht, gesellschaftlich gesehen. Nicht mal also jetzt in der Welt gesehen, das ist total No-Go. So etwas macht man wirklich nicht. Und was ich mich jetzt gefragt habe ist, warum hat Matthäus die vier Frauen in den Stammbaum mit einfließen lassen? Es gibt doch so viele andere Mütter, die er mit in diesen Stammbaum einfließen lassen könnte. Schließlich ist das Erste, was sie lesen. Und zwar habe ich mir gedacht oder festgestellt, oder ich glaube daran, dass er uns damit zeigen will, dass die Blutslinie von Jesus nicht perfekt ist. Dass es okay ist, nicht perfekt zu sein. Es ist okay, ein bisschen anders zu sein als die anderen. Denn so oder so haben wir beim Herrn einen sehr, sehr großen Stellenwert. Und durch Jesus' Blut wurden wir auch gereinigt. Lass die Leute reden, lass die Leute denken, was auch immer sie reden und denken wollen. Ich glaube auch, der Herr möchte uns heute zeigen, dass wir einfach loslassen sollen. Die Frauen haben ihre Vergangenheit losgelassen. Rahab, Ruth haben ihre Vergangenheit losgelassen und der Herr hat mit ihnen Geschichte geschrieben. Die Geschichte, die heute in Matthäus 1,1 erwähnt wird sogar. Und genau das will der Herr auch mit uns heute tun, wenn du einfach loslässt. Und über die Damen wurde geredet, vor tausenden, vor Jahren und wenn es heute passiert wäre, zu 100% auch. Und in Jesaja 43,18 steht, lass deine Vergangenheit los, grabe nicht, er hat etwas Neues für dich. Und sogar, ja, die vier Damen wurden ganz zu Beginn in Matthäus 1,1 erwähnt. Allererste, was wir wirklich lesen. Und auch vergiss nicht, du bist nicht das, was du getan hast. Weil Jesus Blut hat dich gereinigt und gerecht gemacht. Und der Herr möchte auch mit dir eine neue Geschichte schreiben. Deine Geschichte. Seid ihr dabei beim Geschichtenschreiben? Ja, Amen. Gott will mit jedem von uns Geschichte schreiben. Tatsächlich, ja. Jeder von uns hat ein Buch im Himmel, ja. Über unser Leben ist Buch geschrieben, ja. Da stehen die Wege drin, ja, die wir momentan auch noch vor uns haben, ja. Also er hat Gewaltiges für uns vorbereitet, ja. Und es ist echt spannend, ja. Ich meine, Wer von euch kann sagen, dieses Leben ist spannend? Ja? Also wer schon mal einfach mit Gott was erlebt hat, ja, der weiß einfach, das Leben ist spannend. Ja? Es ist nicht dieses normale, natürliche Leben, ja, wo, ja, keine Ahnung, so dieser Weltlauf halt ist, sondern bei Gott ist es einfach spannend. Ja? Gott, und es ist tatsächlich so, Gott will mit uns Geschichte schreiben. Naja, er will mit uns Geschichte schreiben, mit jedem Einzelnen von uns. Ich muss noch mal kurz auf das Bild zurück vom Andreas, weil mit diesem Teleobjektiv erzählt hat. Und genau, ich kenne mich da ein bisschen aus. Ich kann euch da jetzt noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Nee, weil das Interessante ist folgendes, dass ein Teleobjektiv, das verringert einfach den Ausschnitt. Also das ist das, was Andreas gesagt hat. Einfach, das setzt einfach den Bereich kleiner, ja, wo du dich drauf ausrichtest. Und das Interessante ist aber, wenn du mit einem Teleobjektiv fokussierst, dann ist einfach der Unschärfe-Effekt viel, viel höher. Also das heißt, wenn du einen bestimmten Punkt anfixierst, wird alles andere, was davor oder dahinter ist, total unscharf. Wirklich, wirklich so unscharf, dass du es nicht mehr erkennen kannst. Also quasi das, was im Weitwinkelbereich, wo einfach irgendwie alles scharf ist, von vorne bis hinten, ja, so ist einfach, wenn du den Bereich einfach verkleinerst, ja, wenn du einfach dich nicht mehr irgendwie jetzt überall in alle Richtungen umherschaust, sondern wenn du deinen Bereich verkleinerst, ist automatisch, ist wirklich automatisch so, ja. Ich meine, das sind jetzt physikalische Gesetze, aber es ist einfach automatisch, dass wenn du auf einen bestimmten Bereich fokussierst, wird alles davor und dahinter einfach unscharf. Und das, ja, finde ich, ja, ist einfach ein geniales Bild, ja. Wenn du wirklich fokussiert bist auf Jesus, ja, auf das, was er tut, dann verblasst alles andere automatisch, ja. Das machen wir. Das machen wir. Ja. Wir sind fokussiert, wir sind ausgerichtet auf das, was er tut, ja. Und dann brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken machen, was sonst so um uns herum passiert, ja. Weil dann schauen wir da drauf, ja. Und dann ist klar, ja. Das hilft uns einfach auch klar zu sein. Wenn wir da drauf fokussiert sind, ja, dann können wir genau beobachten, was da passiert, ja. Dann können wir genau beobachten. Und ich denke, viele von euch kennen das, ja. wenn du einfach dir auch Zeit nimmst mit Gott, mit dem Vater, einfach in Gemeinschaft bist und du bist ausgerichtet, ja, bist in dieser Gemeinschaft drin und es beginnt vielleicht irgendwo, ja, du bittest einfach den Herrn darum, dass er dir irgendwas zeigt, dass er dir Eindrücke gibt, ja, und es beginnt irgendwo, ja, und du hast irgendeinen Punkt, wo du ansetzen kannst und dann führt er dich wirklich eine ganze Strecke und zeigt dir alles Mögliche, ja, aber ich denke, das erstmal diesen Punkt quasi anzufixieren, ja, einfach diesen Fokus zu setzen, ja, auf ihn und einfach zu schauen, okay, was tut er? Und alles andere einfach bewusst mal wegzulassen, einfach sagen, ich schaue jetzt auf nichts anderes mehr, sondern ich schaue drauf, Herr, was du tust, ja, sich darauf zu fokussieren. Ja, das hilft uns. Und dann zeigt er uns einfach die Dinge. Zeigt er die Dinge, was er für uns vorbereitet hat. Zeigt er uns die Dinge, was in unserem Buch des Lebens bereits geschrieben steht im Himmel. Ja, da können wir die Dinge einfach erkennen. Dann zeigt er uns Dinge und sagt, hey, guck, da ist eine offene Tür. Geh da durch, ja, und nimm das in Anspruch, ja. Und dann ist schon auch so, wie du es heute auch schon gehört hast, das sind wirklich zu ergreifen, ja, zu ergreifen, sich drauf zu stellen und zu sagen, das habe ich gesehen und ich akzeptiere nichts anderes, ja. Das, wenn Gott mir diese offene Tür gezeigt hat, ja, und manchmal ist ja so, wir sehen das vielleicht in Vision, ja, ohne dass jetzt in unserem sichtbaren Umfeld überhaupt schon irgendwas erkennbar wäre. Aber Gott zeigt uns irgendwas, ja, und dann ist wirklich an uns, uns darauf zu stellen und sagen, hey, Gott hat mir diese offene Tür gezeigt und auf diese offene Tür gehe ich zu, ja, und ich akzeptiere wirklich nichts anderes, bis ich wirklich durch diese Tür hindurchgegangen bin. Ja. Einfach dieser Fokus auf das Geistliche. Ja, mir kommt das immer wieder, das ist einfach wichtig, wir sind geistliche Wesen. Ja. Wir sind geistliche Wesen, wir leben ein geistliches Leben auf dieser natürlichen Welt. Ja, und da liegt einfach der Schlüssel drin, auch unseren Fokus auf diesen Bereich zu setzen. Ja, nicht drauf zu setzen, was jetzt halt gerade in der Welt so passiert. Ja, mein Corona ist jetzt dann irgendwann auch mal durch. Ja, aber ja, und dann kommt halt wieder das Nächste. Ja, ich meine, der Teufel, der macht halt schon ein bisschen Spielraum halt hier. Und dann kommt halt wieder das Nächste. Aber das ist alles nicht unser Fokus, ja, sondern unser Fokus ist das, was im Himmel ist. Unser Fokus ist das, ja, was er vorbereitet hat. Und ich glaube, dass er wirklich Gewaltiges vorbereitet hat. Weißt du, wir hören es immer wieder, diese Welle, die kommt. Ja, diese Welle, die kommt, weißt du, und sie kommt. Ja, und sie kommt. Ja, und gleichzeitig ist es aber so, wie schnell sie kommt, liegt auch an uns. Ja, liegt auch an uns. Ja, je mehr wir es ergreifen, ja, du kannst es sehen, wenn du die Kirchengeschichte dir anschaust, jede Erweckung hat wirklich mit Hunger begonnen. Ja, kann man sich jetzt streiten, was war zuerst? Ja, Gott hat auch den Hunger gegeben, okay, aber letztlich war es einfach so, dass sich Leute ausgestreckt haben. Sie waren hungrig und gesagt, wir wollen mehr von Gott, wir wollen mehr erleben, ja. Wir haben vielleicht irgendwo was gehört oder irgendwas wurde uns überliefert, was möglich ist, ja. Und das haben wir ja alles. Ich meine, wenn wir uns die Bibel lesen, wenn wir einfach uns in der Geschichte anschauen, was Gott einfach schon getan hat, welche Erweckung er bereits initiiert hat, ja, das können wir alles lesen. Und jetzt sind wir hier heute, ja, und wir strecken uns aus und sagen, Herr, da wollen wir mehr, da wollen wir mehr, ja, und wir wollen auch nicht nur das erleben, ja, was da geschrieben steht, sondern wir nehmen in Anspruch und sagen, was Jesus gesagt hat, sie werden die Wunder tun, die ich getan habe und noch größere, ja, und er sagt auch, weißt du, die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses wird größer sein als die des früheren. Ja, das ist unser Fokus. Weißt du, da setzen wir unseren Fokus drauf. Wir geben uns eben auch nicht zufrieden mit dem, was wir schon kennen, sondern wir sagen, Herr, gib uns das, was kein Ohr gehört hat und was kein Auge gesehen hat. Weißt du, da drauf ist unser Fokus. Ja, da drauf ist unser Fokus. Und weißt du, da nehmen wir auch mal in Kauf, dass unsere Seele vielleicht mal ab und zu ein bisschen überfordert ist mit manchen Dingen, ja. Weißt du, das geht auch wieder vorbei, ja. Das, ja, wenn die Seele vielleicht ein bisschen durchgewirbelt wird, das geht auch wieder vorbei. Wenn der Fokus stimmt, ja, wenn der Fokus stimmt, dann macht das gar nichts, ja. Und wir bleiben ausgerichtet, ja. Seid ihr da dabei? Seid ihr auch mit ausgerichtet, ja. Weißt du, dann bleiben wir da drauf. Wir bleiben auf auf diesem Punkt, wo der Fokus liegt, wo es scharf ist, wo wir klar sehen, ja, und das, darauf sind wir fixiert und so gehen wir weiter. Amen. Amen. Glory, Halleluja, die Welle kommt. Ich sag mal so, die Welle rollt. Amen. Die Welle ist schon am Rollen. Weißt du, die Sache ist auch die, wie groß ist die Welle in deinem Leben, hängt auch davon ab, wie sehr du sie fokussierst. Verstehst du? Du kannst das Wirken Gottes ewig als bedeutungslos irgendwo an der Seite sehen, solange du immer nur mit Weitwinkelobjektiv schaust. Aber in dem Moment, wo du das Teleobjektiv, von dem wir es heute Abend jetzt schon öfters hatten, ist, ich muss jetzt auch noch da was dazu sagen, ich bin zwar kein Fotoexperte wie der Tobi, aber so viel weiß ich auch, dass wenn du, oder dass du mit diesem Teleobjektiv einfach Dinge fokussieren kannst und vergrößern kannst und so sehr, wie du es fokussierst, so groß wird es. Und genau so, und du hast ja auch so Teleobjektive, also ich hatte immer so eins, das, vielleicht ist noch zur Ergänzung, ich hatte immer so eins, das habe ich mir mit 14 gekauft, das war so ein richtig schönes, das konntest du so ausziehen, das war ein Zoom-Teleobjektiv. Das war nicht nur eine Brennweite, sondern du hast es praktisch ranzoomen können. Ja? Das heißt, das war von Weitwinkel bis Tele, war das so ein Zoom-Ding. Das heißt, konntest reinschauen, dann war es noch in der Ferne und dann hast du bzzz gemacht und dann hast du es hergeholt. Ja? Und genau das ist das, was Gott uns in dieser Zeit tun lässt. Und weil, weißt du, sein Wirken ist schon mächtig da. Der Teufel hat es auch schon mitgekriegt. Es ist interessant, weißt du, mit dieser Flut, diese Flut, die jetzt da stattgefunden hat, ist ja nichts anderes, als dass der Teufel das, was Gott tut, auf seine Mühlen leitet. Ja? Der Teufel weiß, es ist die Zeit der großen Flutwelle. Und er versucht, die Dinge, die in der geistlichen Welt in Bewegung sind, versucht er auf seine Mühlen zu lenken. Aber gleichzeitig ist es alles nur eine Reaktion auf das, was Gott bereits tut. Weißt du, die Flut, die Gott bereits gesandt hat. Und Irina hat schon Anfang des Jahres diesen Traum gehabt mit dieser gewaltigen Flutwelle, die auf die Gemeinde Jesu gekommen ist und wo es dann einfach nicht mehr möglich war, in das eigene Haus zu gehen, sondern wo einfach die Gemeinde als Ganzes überflutet wurde und einfach dieses eigene weggekommen ist. Diese Flutwelle hat sie schon Anfang des Jahres gesehen. Das heißt, die ist ja am Rollen. Nur je mehr wir uns beginnen, darauf zu fokussieren, letztendlich auf ihn zu fokussieren, auf Gott zu fokussieren, umso größer wird die Welle in unserem Leben und in unserer Mitte. Umso stärker wird es offenbar hier auf der Erde. Und umso mehr sich Leute fokussieren auf das, was der Teufel tut, umso mehr kann der Teufel das, was eigentlich Gott tut, nutzen und kopieren und es auf seine Mühlen leiten. Und gleichzeitig glaube ich sogar, dass selbst in dem, was der Teufel tut, wie diese Flut zum Beispiel jetzt in Deutschland, dass selbst dadurch noch Gott sprechen kann. Amen. Ich weiß nicht, wie viele das mitbekommen haben, aber ich fand es faszinierend. Wie viele von euch haben schon mal von einem Ort namens Schuld gehört? Also ich meine jetzt bis vor 5 Tagen, wie viele haben wir von einem Ort namens Schuld gehört? Ein Dorf, das den Namen Schuld hat. Muss ich nicht, dass es sowas gibt. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Name für ein Dorf, oder? Aber ist es nicht interessant, dass dieses Dorf mit Namen Schuld, es ist tatsächlich ein Dorf, das es gibt in Rheinland-Pfalz, und dieses Dorf war jetzt die letzten Tage, also jetzt schon wieder ein paar Tage her, also vor dem Wochenende, wirklich im Fokus dieser Flutkatastrophe. Ja, Schuld wurde überflutet. Interessant. Schuld wurde weggespült. Schuld wurde weggewaschen, Schuld wurde ausgewaschen. Hey, also wie klar kann Gott noch reden? Verstehst du? Ich meine, so ein Dorf in den Fokus zu holen. Ich habe die Karten teilweise gesehen von dieser Flutkatastrophe. Da waren da so 3, 4 Orte und dann hieß es so, und der Ort Schuld ist der am meisten Betroffene. So interessant. Und dann gab es noch einen anderen Ort in Belgien und der heißt, der ist französisch, heißt Purgatoire, und es heißt so viel wie entweder Fegefeuer oder Ort der Reinigung. Das ist interessant, verstehst du? Das heißt, Gott redet ja selbst noch durch das, im Endeffekt, was der Teufel tut, redet Gott zu uns noch in dieser Zeit und sagt, hey Leute, seht ihr es nicht, was ich im Begriff bin zu tun? Mein Geist, meine Welle des Geistes rollt und ich möchte und ich wasche die Schuld dieses Landes weg. Ich möchte die Schuld wegwaschen. Ich möchte Reinigung schenken. Ich möchte, dass Deutschland, dass Österreich, Schweiz, Belgien, Frankreich, dieses ganze Mitteleuropa zu einem Ort der Reinigung meines Geistes wird. Also die Frage ist nur, was du fokussierst, was siehst du? Verstehst du, was siehst du? Immer wenn du nur auf das sichtbare, natürliche schaust oder auf das, wie es halt die Medien darstellen, dann bist du blind, dann denkst du, ach ja, Schuld, der Ort, ja, habe ich auch noch nie gehört, komischer Name, gell? Ohne dass du realisierst, verstehst du? Aber wenn du mit den Augen Gottes siehst, wenn du Gott fokussierst, und das ist das Zentrum, weißt du, wie können wir sehen, wie Gott sieht? Wie kannst du Dinge wahrnehmen, wie Gott sie wahrnimmt? Indem du dich zuallererst auf ihn fokussierst. Weißt du, das ist der Schlüssel. Indem du ihn ranzoomst, weil aus seinem Blickwinkel kriegt alles den richtigen Platz. Die Medien, verstehst du, die natürlichen Medien dieser Welt, die zoomen auch irgendwas ran, die zeigen dir irgendwas, die zeigen dir irgendeinen Keller, der vollgelaufen ist, die zeigen dir irgendeinen, was weiß ich, ein Teddybär, der weggespült wurde oder schlimmere Dinge, ja, Leichen oder sonst irgendwas, die zeigen dir irgendwelche Dinge, die der Teufel tut, ja. Und wenn du diesen Fokus für dich nimmst, dann bist du nur noch verwirrt und dann denkst du, meine Güte, jetzt weiß ich auch nicht mehr, es wird alles immer schlimmer, es wird alles immer furchtbarer. Aber wenn du Gott in den Fokus nimmst, verstehst du, wenn du dich auf Gott ausrichtest, wenn du auf Gott schaust, sinnt auf das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Wenn du die Beziehung zu ihm, die Verbindung zu ihm an erste Stelle setzt in deinem Leben, dann beginnst du zu sehen, wie er sieht. Und dann siehst du plötzlich sogar mitten in dem, was der Teufel tut, siehst du noch das Wirken Gottes. Und siehst es umso stärker, so wie auch in dieser ganzen Corona-Zeit. Weißt du, ich war nie irgendwie wirklich entmutigt in dieser Corona-Zeit, weil ich habe immer Gott am Wirken gesehen. Manche Menschen mögen entmutigt gewesen sein, vielleicht auch manche Christen. Aber weißt du, letztendlich ist es eine Frage des Fokus. Wenn du dich auf Gott fokussierst, dann siehst du, was er tut. Und wir von euch wissen, dass was Gott tut, ist immer gut. Amen. Das heißt ja, Jeremia 29,11 heißt es ja, ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch habe. Gedanken nicht zum Unheil, sondern um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Das heißt, er hat gute Gedanken über dein Leben. Er hat gute Gedanken über unserem Leben. Er hat gute Gedanken über Deutschland. Er hat gute Gedanken über Europa. Er hat gewaltige Gedanken über Europa. Weißt du, zoom's noch ein bisschen mehr her. So aus der Ferne ist noch so, ja, du sagst vielleicht, ja, okay, gut, jetzt sehe ich schon Jeremia 29,11. Gut, er hat gute Gedanken. Okay, zoom's noch näher ran. Zoom's noch näher ran und du siehst, er hat gewaltige Gedanken. Und du siehst plötzlich eine Flutwelle, die rollt, die bereits so hoch ist und die bereits so stark ist, dass sie alles andere übernimmt, dass sie die Schuld wegwäscht, dass sie reinigt, dass sie durchspült, dass sie alles neu macht. Und du siehst es. Plötzlich siehst du es. Halleluja. Und dann zoomst du noch ein Stückchen weiter ran. Und dann holst du es noch ein bisschen näher ran. Und dann siehst du plötzlich dich mitten in dieser Flutwelle. Und dann siehst du dich mitten im Wirken Gottes. Und dann siehst du dich mitten im Zentrum der Kraft Gottes, mitten im Thronsaal Gottes. Dann siehst du dich plötzlich angeschlossen an diese himmlische Energie, an diese himmlische Power, an diese himmlische Kraft, an diese himmlische Flutwelle. Dann siehst du plötzlich, ich bin mittendrin. Also du musst nur nah genug ranzoomen. Amen. Das kannst du sehen, das ist gerade eine Offenbarung, die Gott mir gerade gibt. Es ist tatsächlich so, es gibt unterschiedliche Brennweiten im Blickwinkel. Der fernste Blickwinkel ist der Blickwinkel ohne Gott. Da siehst du einfach irgendwas im Sichtbaren. Und Gott ist irgendwo weit weg bei den Bergen hinter den sieben Zwergen. Und du denkst, meine Güte, wie lange geht es noch mit dieser Welt? Alles geht den Bach runter, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja, das ist das, was du siehst. Und dann beginnst du etwas mehr Gott in den Fokus zu nehmen und dann siehst du plötzlich, oh ja, in der Welt sind schon schlimme Dinge am Passieren, aber irgendwie Gott ist auch noch auf dem Plan und er hat im Endeffekt gute Gedanken über uns. Und das ist schon mal ein Fortschritt. Aber dann zoomst du es weiter heran und dann siehst du plötzlich, hey, das, was der Teufel tut im Sichtbaren, ist eigentlich nur eine Kopie von dem Gewaltigen, was Gott schon im Begriff ist zu tun. Und du zoomst es noch näher ran und dann siehst du, hey, und ich bin bereits mittendrin, es hat schon begonnen. Also das Problem von manchen Christen ist auch das, dass sie immer nur dieses prophetische, zukünftige Zoom haben. Also sie zoomen irgendwas in die Zukunft oder sie zoomen was, ja, oder sie haben diesen Blickwinkel, der Dinge immer in die Zukunft projiziert. Weißt du, die Frage ist doch nur, wie nah holst du es ran? Amen. Verstehst du? Deswegen hat der Tobi gesagt, dass es auch an uns liegt, ganz stark an uns liegt, wie schnell die Welle unser Land heimsucht. Wenn du die Sicht immer noch hast, wenn dein Zoom immer noch so ist, ja, die Welle kommt, die Welle wird kommen. Ich weiß nicht genau wann, aber irgendwann wird sie kommen. Ja, dann ist es immer noch weit weg, vergleichsweise. Weil heute hast du das Gefühl, ja, es ist schon ganz nah, vielleicht sind wir übermorgen schon so weit. Am nächsten Tag hast du das Gefühl, na, es dauert vielleicht auch noch 3 Monate. Oder vielleicht noch 3 Jahre. Aber weißt du, wenn du es wirklich ranzoomst, so wie Gott es sieht, weil Gott ist außer Raum und Zeit. Gott ist immer jetzt. Das heißt außer Raum und Zeit. Außer Raum und Zeit heißt immer jetzt. Ja? Gott ist immer jetzt, weil er jenseits von Raum und Zeit ist. Das heißt, alles, was er tut, tut er immer jetzt. Seit dem Erlösungswerk von Jesus hat Gott sich festgelegt, es gibt nichts mehr von Bedeutung, was er noch in der Zukunft tun wird, sondern alles, was er tut, tut er jetzt. Er hat schon alles getan und jetzt ist er am Wirken. Amen. Und wenn du nur entsprechend ihn fokussierst und auf ihn schaust und auf sein Wirken schaust, dann zoomt sich die ganze Sache heran und plötzlich siehst du, hey, das, was andere immer noch sagen, dass in der Zukunft ist, ja, die Erweckung kommt, ja, die Flutwelle kommt, ja, die, was auch immer, der Wind des Geistes kommt, der Sturmwind, der perfekte Sturmwind kommt und so weiter. Plötzlich siehst du, er ist schon da. Amen. Und warum ist er schon da? Weil er nämlich bei dir ist. Wenn er nicht bei dir ist, dann wird er nie da sein. Verstehst du? Wenn er nicht bei dir ankommt, wird er nie da sein. Ist einfach. Aber wenn er bei dir da ist, dann ist er da. Sagst du, ja, aber die anderen sehen es noch nicht. Ja, aber bei dir ist er da. Also hat es begonnen. Amen. Und von da wird es sich ausbreiten. So wie du es ergreifst. Das heißt, du zoomst das Wirken Gottes heran. Und das nennt man Glauben. Das ist der Glaubenszoom. Amen. Das ist der Wortzoom. Weil das Wort sagt, heute ist der Tag des Heils. Jetzt ist die angenehme Zeit. Nicht irgendwann in der Zukunft. Ja, er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Das ist tatsächlich etwas, was aus unserer irdischen Perspektive noch in der Zukunft ist. Aber gleichzeitig aus der Perspektive Gottes ist trotzdem alles schon da. Ja, aus der irdischen Perspektive wird das himmlische Jerusalem noch herabkommen. Aber aus der Perspektive Gottes ist es schon da. Wenn du heute in den Himmel gehst, dann kannst du ins himmlische Jerusalem gehen. Es ist schon da. Es wird nicht erst noch produziert. Es ist schon da. Es ist nur eine Frage der Perspektive. Amen. Das Wirken Gottes ist schon da. Halleluja. Und ihr Lieben, ich glaube, wir gehen jetzt in diese Zeit, wo wir als Christen lernen, unsere Zukunft heranzuzoomen, ins Jetzt zu holen. Das heißt, unsere Berufung und Erwählung festzumachen. Darüber geht es ja gerade immer wieder, auch am Sonntag, ja, dieses Thema. 2. Petrus 1,10. Darum befleißigt euch, eure Berufung und Erwählung festzumachen, indem wir Jesus in den Fokus nehmen, indem wir den Vater in den Fokus nehmen, indem wir den Heiligen Geist in den Fokus nehmen und uns auf ihn ausrichten. Weißt du, du denkst vielleicht, ja, ich brauche aber hier eine Lösung und ich brauche da eine Lösung. Einfach nur auf Gott schauen, das bringt mich auch nicht weiter. Und ich sage dir, das ist die größte Lüge, die du glauben kannst. Wenn du dich auf Gott fokussierst, wenn du dich auf Gott konzentrierst, dann wird sein Wirken, seine Zukunft für dich, seine Pläne für dich herangezoomt und wird groß und wird Bild füllen, wird Raum füllen und kommt ins Jetzt. Und das ist das, was du willst. Amen. Plötzlich ist das, was vorher noch Zukunftsmusik war, ist schon da, ist schon jetzt. Du bist schon mittendrin. Plötzlich merkst du, wow, wir sind schon in der Welle. Wow, wir sind schon in der Ausgießung. Wow, wir sind schon in den Zeiten der Erfrischung. Wow, wir sind schon in der Flutwelle Gottes. Wow, der Wind der Veränderung bläst schon. Es ist schon da. Halleluja. Du zoomst es heran. Es ist alles eine Frage des Fokus. Deine Berufung und deine Erwählung im Kern als allererstes ist, auf ihn zu schauen. Amen. Ihn im Fokus zu haben. Das ist der Kern unserer Berufung, ihn im Fokus zu haben. Halleluja. Im Englischen heißt es so schön, behold the glory of the Lord. Behold, ich finde es gut. Das kann man gar nicht so richtig übersetzen. Ja, man kann es im Deutschen kann man sagen, ja, es anschauen, es fixieren, aber weißt du, es festhalten, ja, behold, das heißt so umfassen, ergreifen, nehmen, ja, gibt es unterschiedliche Worte im Deutschen, man kann es nicht ganz präzise übersetzen mit einem Wort, ja, aber ich behold, das heißt auch so viel wie fixieren, das heißt halten, ja, hold heißt ja halten, ja, halten. Du hältst den Fokus. Komm, schließ mal deine Augen zum Schluss. Halleluja. Ich möchte einfach für uns beten. Halleluja. Auch für diese Zeit, die jetzt vor uns liegt und vor dir liegt. Wir gehen ja jetzt in dieses gewaltige Wochenende, das jetzt vor uns liegt, ab Freitag. Und ich glaube, dass Gott etwas Gewaltiges vorbereitet hat. Aber wie viel davon hier auf der Erde sichtbar wird, liegt auch daran, wie sehr wir beholden, wie sehr wir uns ausrichten, wie sehr wir unsere Berufung und Erwählung festmachen, nämlich uns auf ihn zu fokussieren. Halleluja. Uns auf Gott zu fokussieren. Also schließ deine Augen und Vater, ich bete, Herr, für jeden Einzelnen hier heute Abend, für jeden einzelnen Sohn, für jede einzelne Tochter, auch für jeden Einzelnen über Livestream, Vater. Und ich bete für diesen geistlichen Fokus. Ich bete jetzt, dass du diesen Zoom anstellst, Herr. Und dass du für unseren inneren oder für unsere inneren Augen so Bild füllen wirst, dass wir gar nichts anderes mehr sehen. Dass alles andere als endlich seine Bedeutung verliert. All die Umstände, die vielleicht momentan uns noch bedrängen wollen von der Seite, alles, was wir gesehen haben oder gehört haben, alles, was irgendwie unsere Aufmerksamkeit haben wollte. Danke, Herr, dass es seine Bedeutung verliert, indem du den Raum einnimmst, indem du allen Raum einnimmst in unserer Mitte, ja, im Zentrum unseres Herzens, auf dem Thron unseres Herzens, mit unseren Herzensaugen zoomen wir dich heran, Herr. Fokussieren uns auf dich, sinnen auf dich, sinnen auf den Vater, sinnen auf Jesus, sinnen auf den Heiligen Geist. Und du wirst bildfüllend. Halleluja. Ja, das ist so, das war immer das Ziel. Wenn ich mit meinem Freund früher als Jugendlicher die Sterne beobachtet habe, mit dem Fernrohr, dann war das Ziel, wenn wir zum Beispiel den Mond fokussiert haben, dann war das Ziel, ein Okular zu finden, mit dem der Mond bildfüllend ist. Also mit dem der Mond einfach das gesamte Bild ausfüllt, weil dann siehst du ihn optimal. Und genau so möchte Gott bildfüllend sein. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du jedem von uns wirklich dieses Teleobjektiv gegeben hast, dieses Geistliche, um dich heranzuzoomen, Herr. Und indem wir dich heranzoomen, Herr, wirst du groß, wirst du bildfüllend. Wird das groß, was du tust in unserem Leben und wird das groß, was du tust in unserem Land und wird das groß, was du tust in unseren Nationen, Herr. Wir danken dir, Herr, für diese Zeit. Wir danken dir für diese Zeit, in der wir leben dürfen, Herr. Wir danken dir für dein Wirken in dieser Zeit, Herr. Wir danken dir für die Flutwelle, die rollt, Herr. Wir danken dir für den Wind des Geistes, der weht, Herr. Wir danken dir, Herr, für die Wunder, die geschehen, Herr. Wir danken dir, Herr, für deine Zeichen, die du wirkst, Herr. Wir danken dir, Herr, für deine Transformation, Herr, die du tust, Herr, in den Leben von Menschen, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du Menschenleben verwandelst in dieser Zeit, Herr. Wir danken dir, Herr, dass die Felder weiß sind zur Ernte. Weißt du, auch das ist eine Frage des Zooms. So viele Christen sagen, schon wie Jesus gesagt hat, ja, noch 3 Monate und die Ernte kommt. Nein, Jesus hat gesagt, hebt eure Augen auf. Das ist ein anderes Wort für, stellt euer Teleobjektiv scharf. Und ihr seht, die Felder sind schon weiß zur Ernte. Das ist das Thema der Konferenz dieses Wochenende. Die Felder sind weiß. Ja. Das siehst du nur mit dem Zoom Gottes. Verstehst du? Das ist immer eine Frage der Perspektive. Aber die Felder sind weiß. Und wenn du das siehst und wenn wir das sehen, weißt du, dann wird die Ernte eingebracht. Und zwar in einer mächtigen Art und Weise. Halleluja. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, Herr. Du bist alles, was wir brauchen, Herr. Du bist unseres Lebens Kraft. Du bist die Erfüllung für unsere Seele, Herr. Wenn du den Raum einnimmst in unserem Leben, dann brauchen wir uns um nichts mehr Sorgen machen, Herr. Dann brauchen wir uns um nichts mehr Gedanken machen, Herr. Dann wissen wir, alles geschieht, was geschehen soll von dir, Herr. Nicht das, was der Teufel will, sondern dein Wille geschieht, dein Reich kommt. Wie im Himmel, so auf Erden. Der Himmel bricht herein, Herr. Wow, die Zeichen und Wunder brechen herein. Das Wirken Gottes bricht herein. Und es beginnt sich durch uns zu multiplizieren, Herr. Wow. Multiplizieren und explodieren. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir in dieser explosiven Zeit leben, Herr, wo die Söhne und Töchter Gottes in der Herrlichkeit Gottes explodieren, Herr, und damit dein Wirken multiplizieren, Herr, um sich herum, wo immer sie hingehen, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr, für Beschleunigung, Herr. Danke, Vater, für Multiplikation. Danke für explosive Multiplikation, Herr. Ja, die Felder sind weiß, Herr. Danke, danke, Jesus. Sag mal, die Felder sind weiß zur Ernte. Wo immer ich hinkomme, wo immer ich hinschaue, multipliziert sich das Wirken Gottes. Wo immer ich hinschaue, explodiert die Herrlichkeit Gottes und nimmt das Land ein. Wie eine exponentielle Welle. Viel schneller als jede Corona-Welle. Viel schneller als jede Flutwelle. Nimmt die Herrlichkeit Gottes um mich herum. Meine Familie, meine Ortschaft, mein Arbeitsplatz, meine Region, meine Nation ein. Und die Ernte wird eingebracht. In Jesu Christi Namen. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken, Herr. Danke, Jesus, für diese Zeit, Herr. Halleluja. Oh, wir danken dir. Halleluja. Ich möchte nur mal einladen, wirklich für dieses kommende Wochenende. Das wird eine gewaltige Zeit. Wenn du noch nicht angemeldet bist, melde dich schnell noch an im Internet. Wir werden eine gewaltige Zeit haben. Am Freitag geht's los. Die Alice wird gleich starten mit Aktivierung auch Richtung Wunderwirkung und übernatürlichem Wirken Gottes. Und es wird eine starke Zeit werden. Freitag um 19 Uhr startet es. Ja? Und dann Samstag 14 Uhr, seid alle dabei zur Herrlichkeitsexplosion auf dem Rote Bühlplatz in Stuttgart. Das wird stark. Halleluja, bei jedem Wetter. Amen. Es ist bis jetzt frei, dass es gutes Wetter wird, aber in jedem Fall, es wird stark. Die Herrlichkeit Gottes wird explodieren. Halleluja. Und am Samstag Herrlichkeits- und Wundergottesdienst hier im Zentrum, auch wieder 19 Uhr. Und dann Sonntag 10 Uhr Herrlichkeits- und Wundergottesdienst hier mit Kindergottesdienst. Seid dabei. Wenn jemand sich noch vorstellen kann, zu predigen oder Zeugnis zu geben am Samstag auf der Straße, sag mir einfach Bescheid. Wenn du noch irgendwo mithelfen kannst, auch auf der Straße, Infostand, Schokokussschleuder, Glücksrad etc., oder auch bei dem Abholen von Leuten, die sich interessieren, hier zum Gottesdienst zu kommen, die du sie an der S-Bahn-Station oder am Zopp-Bahnhof in Dägerloch abholen kannst, dann sag einfach bei der Astrid Bescheid. Ja. Weil das wird eine ganz, ganz starke Sache. Ich bin gespannt. Halleluja. It's exciting. Halleluja. Oh, es liegt was in der Luft, ich sag's euch. Preis den Herrn. Halleluja. Und jetzt darfst du noch hineingeben, okay? In dieses explosive Wirken Gottes hineingeben. Halleluja. Weißt du, wenn du in die Ernte Gottes, in diese explosive Wirksamkeit Gottes hineingibst, dann ist es mit deinem Saatkorn genauso. Das heißt, dein Saatkorn kann explodieren, weil du gibst in einen explosiven Boden und somit kannst du erwarten, dass auch dein Saatkorn explodiert. Jesus nennt es 30-fach, 60-fach, 100-fache Frucht. Also fragt den Heiligen Geist, was soll ich heute Abend hineinsäen, was soll ich heute Abend hineingeben, und dann nimmst du die Verpflichtungserklärung und kannst die zur Hälfte oder kannst sie auseinanderreißen, damit du die eine Hälfte nimmst mit nach Hause zum Überweisen die nächsten Tage mit der Kontonummer, die andere Hälfte wirfst du in den Eimer als Zeichen dafür, dass du gegeben hast. Oder du kannst natürlich auch in bar geben, wenn du hier live dabei bist. Oder wenn du über Livestream zuschaust, dann kannst du überweisen mit der IBAN, die angezeigt wird. Oder über PayPal kannst du geben. Oder du kannst auf unsere Homepage gehen und kannst per Kreditkarte geben über den Spenden-Button. Halleluja. Also, preist den Herrn. Ja, tu es mit Freude. Wir geben dir einmal durch und du tust einfach, was der Heilige Geist dir gezeigt hat. Preist den Herrn und gib Jesus die Ehre für multiplikative Kraft auf deinem Saatkorn. Halleluja. Oh, danke Jesus. Danke Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Preist den Herrn. Gott ist am Wirken. Halleluja. Ich möchte auch noch ein Zeugnis geben von mir persönlich. Einige von euch wissen ja, dass ich vorhab, Anfang August nach Amerika zu reisen, um endlich die schon lange geplanten 19 Fernsehsendungen dort aufzunehmen zum Thema Growing in Glory, dort in den Studios vom Sid Roth. Und ich habe den Flug schon im Juni, glaube ich, war es, oder im Mai, im Glauben gebucht für Anfang August. Aber bis heute hat ja der amerikanische Präsident noch nicht den Travel Ban, so nennt sich das, diese Einreisesperre für alle Europäer, bis heute nicht aufgehoben und wird es wohl auch so ganz schnell nicht aufheben. Aber ich habe schlauerweise vor einigen Wochen habe ich ein kleines Schlupfloch rausgefunden im Internet, dass man sich bewerben kann beim amerikanischen Konsulat für eine Sondergenehmigung, nämlich wenn du reist im nationalen Interesse der Vereinigten Staaten. Ja? Also wenn deine Aufgabe in den USA, die du dort zu verrichten hast, im nationalen Interesse der Vereinigten Staaten liegt, dann kannst du trotz Einreisesperre des Präsidenten kannst du einreisen. Und so habe ich einfach das an das amerikanische Konsulat mit allen notwendigen Unterlagen geschickt, habe mir bestätigen lassen vom Sid Roth, dass ich dort eine Serie von Sendungen aufnehme, die nur ich aufnehmen kann, weil ich der Moderator bin und weil das Set dort in Charlotte, North Carolina ist. Und das wird ausgestrahlt in den nächsten Wochen, deswegen kann es nicht verschoben werden. Und habe darum gebeten, dass Sie doch bitte im nationalen Interesse der USA mir eine Sondereinreisegenehmigung geben. Und Halleluja, gestern habe ich die Genehmigung bekommen. Halleluja. Und zwar nicht nur für diese Reise jetzt im August, sondern ich habe eine Genehmigung, die ganzen nächsten 12 Monate, wann immer ich will, einzureisen in die USA. Halleluja. Und bin jetzt unterwegs in National Interest of the United States. Halleluja. Und ich habe mir gedacht, ja, preis den Herrn, was gibt es für ein größeres Interesse der Vereinigten Staaten als die Botschaft von der Herrlichkeit Gottes. Amen. Halleluja. Preis den Herrn, Gott ist gut. Amen. Also das hat mich begeistert einfach auch. Ja, also ich finde die Begründung einfach genial. Im nationalen Interesse der Vereinigten Staaten. Halleluja. Preis den Herrn. So werde ich also Anfang August die Fernsehsendungen machen. Halleluja. Das Einzige, was ich machen muss, ist ein Corona-Test und dann war es das. Und dann wird es ist mein erster Corona-Test überhaupt. Mein erster und einziger. Preis den Herrn. Gott ist gut. Amen. Jetzt segnen wir noch die Sammlung. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Vater, für jeden Einzelnen, der gegeben hat, Herr, in diesen explosiven, multiplikativen Boden deiner Herrlichkeit hinein, Herr, in diesen Boden deiner Gunst, Herr. Danke, Vater, dass wenn wir mit dir unterwegs sind, wenn wir dich in den Fokus nehmen, Herr, dann sind wir im Zentrum deiner Aufmerksamkeit und du ebnest uns die Wege und du ebnest uns die Pfade und deine Gunst ist mit uns, Herr. Und wo es vielleicht im Natürlichen scheinbar keinen Weg gab, Herr, da machst du einen Weg, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass jedes einzelne Saatkorn, das heute Abend in diesem Boden gesät worden ist, Herr, dass es reichlich Frucht bringt, Herr. 30-fach, 60-fach, 100-fach sich multipliziert in der Kraft Gottes, Herr, explodiert, Herr, für deine Herrlichkeit, Herr, und für dein Reich, Herr, und auch im Leben jedes Einzelnen, Herr. Danke, Vater, für deine göttliche, übernatürliche Versorgung, Herr. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Gebt mir Jesus die Ehre. Halleluja. Okay. Ansagen habe ich euch das meiste schon gegeben. Nur noch mal beachten, am Donnerstag haben wir keine Glory Life Schule, weil es am Freitag mit der Konferenz losgeht. 19 Uhr, das ist gleichzeitig auch für alle Glory Life Schüler, auch der Abend dieser Woche. Aber es ist natürlich ein öffentlicher Abend. Ab 19 Uhr hier im Zentrum und dann Samstag 14 Uhr, Samstag, also auf dem Rote Bühlplatz, Samstag 19 Uhr hier, Sonntag 10 Uhr hier. Und nächsten Dienstag sind wieder Gloryhäuser an verschiedenen Orten der Region, darüber hinaus im Land, in der Schweiz, in Österreich, überall. Also schaut einfach auf der Pinnwand oder im Internet, schaut einfach, wo es ein Gloryhaus in eurer Nähe gibt. Das ist eine gute Sache, gerade jetzt in dieser Zeit. Lasst uns wirklich auch diese Zeit nutzen, wo auch wieder Kleingruppen ohne Abstand und so weiter erlaubt sind. Und lasst uns wirklich Gemeinschaft genießen. Amen, weil Gott hat uns für Gemeinschaft geschaffen. Also seid dabei in einem der Gloryhäuser. Ich kriege hier immer so tolle Zeugnisse auch von den Gloryhäusern, was alles passiert. Nutzt die Chance nächsten Dienstag ab 19 Uhr in den verschiedenen Gloryhäusern. Und dann haben wir am Donnerstag in der Woche dann wieder Glory Life Schule. Ja, also nicht diesen Donnerstag, aber Donnerstag in der Woche. Also seid alle dabei. Freitag sehen wir uns. Beratung und Gebet geht auch ganz normal weiter. Die Zeiten werden angezeigt. Und ansonsten findet ihr alle Termine im Aufbruch, im Infoblatt, am Ausgang oder auch im Internet. Halleluja. Sag zu deinem Nachbarn, Gott nimmt den Raum ein. Allen Raum in deinem Leben. Ihm ist nichts unmöglich. Alles, was du tun musst, ist, dich auf ihn zu fokussieren. Und er ebnet deine Pfade. Du verlässt dich nicht auf deinen Verstand, sondern du verlässt dich auf Gott. Und du wirst erleben, wie Zeichen und Wunder dich begleiten. Jeden Tag deines Lebens. Weil Gott wirkt jetzt in mächtigster Weise. In deinem Leben. Heute und genauso morgen. Und die ganze kommende Woche und jeden Tag bis zur Entrückung. Du bist gesegnet. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Komm, lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Liebst du deinen Gott? Liebst du deinen Vater? Liebst du deinen Erlöser? Liebst du seinen Geist, seinen Heiligen Geist? Halleluja. Er ist doch wunderbar. Preis den Herrn. Alle Ehre sei ihm. Amen. Halleluja. Glory. Oh, wow. Seine Gegenwart ist so stark hier. Halleluja.